So unbegreiflich die Umstände seiner Erlösung der ganzen Familie auch erscheinen mochten, es stand fest, dass Edward frei war, und wozu diese Freiheit dienen würde, konnten sich alle leicht ausmalen. Denn nachdem er die Segnungen einer unklugen Verlobung, die er ohne die Zustimmung seiner Mutter eingegangen war, schließlich über 4 Jahre lang genossen hatte, konnte man von ihm nach ihrem Scheitern nichts anderes erwarten, als dass er sogleich eine neue eingehen würde. Sein Anliegen in Barton war wirklich ganz einfach. Er wollte Elinor lediglich bitten, ihn zu heiraten. Und wenn man bedenkt, dass er darin nicht gänzlich unerfahren war, dann berührt es fast eigenartig, dass er sich in diesem Fall so schwer tat und so dringend Ermutigung und frische Luft brauchte. Wie bald er sich allerdings die richtige Entschlusskraft angelaufen hatte, wie bald sich eine Gelegenheit bot, sie in die Tat umzusetzen, auf welche Weise er sich ausdrückte und welchen Erfolg er damit hatte, braucht nicht im Einzelnen erzählt zu werden. Nur so viel muss gesagt werden. Als sie sich um 4 Uhr, ungefähr 3 Stunden nach seiner Ankunft, alle zu Tisch setzten, war er der Dame seines Herzens gewiss, hatte die Zustimmung ihrer Mutter eingeholt und war nicht nur seinen feurigen Liebesbekenntnissen nach, sondern auch in aller Nüchternheit und Wahrhaftigkeit einer der glücklichsten Männer der Welt. Er hatte wirklich Anlass zu übergroßer Freude. Es war mehr als der übliche Triumph des erhörten Liebhabers, der sein Herz schwellte und seine Stimmung beflügelte. Er war, ohne sich selbst Vorwürfe machen zu müssen, aus einer Zwangslage, die schon lange sein ganzes Unglück ausmachte, von einer Frau, die er schon längst nicht mehr liebte, befreit worden und dabei gleichzeitig in den Besitz einer anderen gelangt, die zu erwerben ihm aussichtslos erschienen sein musste, sobald sie ihm begehrenswert erschien. Er erhob sich nicht aus einer zweifelhaften oder unsicheren, sondern aus einer hoffnungslosen Lage zu seinem Glück, und der Wandel drückte sich in einer so echten, beredten, dankbaren Heiterkeit aus, wie seine Freunde sie an ihm zuvor nie erlebt hatten. Sein Herz vertraute sich nun Elinor ganz an, und all seine Schwächen, all seine Fehler und seine naive, jugendliche Zuneigung zu Lucy wurden mit der würdigen Gelassenheit eines 24-Jährigen behandelt. »Bei mir war es eine dumme, alberne Neigung«, sagte er, »die Folge von Unerfahrenheit und Mangel an Beschäftigung. Hätte meine Mutter mir eine ernsthaftere Tätigkeit gegeben, als ich mit 18 aus Mr. Pratts Vormundschaft entlassen wurde, dann wäre es vermutlich, nein, ganz bestimmt nicht geschehen. Denn obwohl ich Longstaple, wie ich damals glaubte, mit einer unüberwindlichen Vorliebe für seine Nichte verließ, hätte ich irgendein Ziel, irgendeine Tätigkeit gehabt, die meine Zeit in Anspruch genommen und mich einige Monate lang von ihr ferngehalten hätte, dann hätte ich diese eingebildete Zuneigung sehr bald überwunden, vor allem dadurch, dass ich mich mehr in Gesellschaft bewegt hätte, was bestimmt der Fall gewesen wäre. Aber statt dass ich etwas tun, statt dass ich einen Beruf ausüben oder selbst aussuchen durfte, kehrte ich völlig untätig nach Hause zurück. Und die ersten 12 Monate war ich nicht einmal pro forma beschäftigt, indem ich einer Universität angehörte, denn ich wurde erst in Oxford immatrikuliert, als ich 19 war. Ich hatte daher auf der Welt nichts anderes zu tun, als mir einzubilden, dass ich verliebt sei. Und da meine Mutter mein Zuhause nicht besonders behaglich machte, da ich an meinem Bruder keinen Freund, keinen Gefährten hatte und neue Bekanntschaften ungern einging, war es nur natürlich, dass ich so oft in Longstaple war, wo ich mich immer zu Hause fühlte und immer willkommen war. Und dementsprechend verbrachte ich den größten Teil meiner Zeit zwischen 18 und 19 dort. Lucy erschien mir in jeder Hinsicht liebenswert und zuvorkommend. Sie war auch hübsch. Jedenfalls fand ich das damals. Und ich hatte so wenige Frauen kennengelernt, dass ich keine Vergleiche anstellen und keine Fehler wahrnehmen konnte. Wenn man deshalb alles bedenkt, dann hoffe ich, dass unsere Verlobung, so unklug sie war und als so unklug sie sich in jeder Beziehung erwiesen hat, damals doch nicht so verwunderlich oder eine so unverzeihlich törichte Handlung war. Die Veränderung, die innerhalb von wenigen Stunden im Bewusstsein und den Lebensumständen der Dashwoods stattgefunden hatte, war so groß, dass ihnen das Vergnügen einer schlaflosen Nacht bevorstand. Mrs. Dashwood, zu glücklich, um gleichmütig zu sein, wusste gar nicht, wie sie Elinor genug lieben und Edward genug loben, wie sie dankbar genug für seine Befreiung sein sollte, ohne seine Gefühle zu verletzen, oder wie sie ihnen Gelegenheit zum Gespräch unter vier Augen geben und doch, was ihr am liebsten gewesen wäre, ihrer beider Anblick und ihre Gesellschaft genießen konnte. Marian konnte ihr Glück nur durch Tränen ausdrücken. Sie musste Vergleiche anstellen, Bedauern empfinden, und trotz aller ehrlichen Liebe zu ihrer Schwester konnte sich ihre Freude nicht recht in Überschwänglichkeit und vielen Worten äußern. Aber Elinor, wie kann man ihre Empfindungen beschreiben? Von dem Augenblick an, als sie erfuhr, dass Lucy mit einem anderen verheiratet, dass Edward frei war, bis zu dem Augenblick, wo er die Hoffnungen erfüllte, die so unmittelbar geweckt worden waren, wechselte ihre seelische Verfassung ständig. Aber gelassen war sie nie. Als dieser zweite Augenblick jedoch vorüber, als in ihren Augen jeder Zweifel, jede Unruhe beseitigt war, als sie ihre Lage mit der verglich, in der sie sich eben noch befunden hatte, erlebte, wie er in allen Ehen aus seiner früheren Verlobung entlassen war, erlebte, wie er nach dieser Befreiung keine Zeit verlor, ihr einen Antrag zu machen und ihr eine zärtliche, beständige Liebe zu bekennen, an der sie nie gezweifelt hatte, da war sie bedrängt, war sie überwältigt von ihrem eigenen Glücksgefühl. Und obwohl der Mensch sich leicht an jeden Wandel zum Besseren gewöhnt, vergingen einige Stunden, bis sie Seelenfrieden und Herzensruhe einigermaßen wiedergewonnen hatte. Edward sollte sich diesmal mindestens eine Woche bei ihnen aufhalten, denn trotz aller anderen Verpflichtungen, die er womöglich hatte, musste ihm das Vergnügen von Elinors Gesellschaft auf jeden Fall so viel Zeit wert sein und war auch nötig, um nur die Hälfte dessen zu sagen, was über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu sagen war. Denn obwohl zwei vernünftige Menschen gar nicht so viel gemeinsame Interessen haben können, dass nicht ein paar Stunden, die mit der mühsamen Arbeit pausenlosen Redens verbracht werden, mehr als genug sind, diese Themen abzuhandeln, ist es bei Liebenden ganz anders. Für sie ist kein Thema abgeschlossen. Hat Verständigung nicht einmal stattgefunden, bevor es nicht mindestens 20-mal diskutiert worden ist? Lucys Heirat, das immer noch anhaltende und verständliche Staunen aller, bildeten natürlich eins der ersten Gesprächsthemen der Liebenden. Und bei Elinors eingehender Kenntnis beider Partner erschien es ihr in jeder Hinsicht als eins der außerordentlichsten und unerklärlichsten Ereignisse, von denen sie je gehört hatte. Wie sie aufeinander verfallen konnten und durch welche Reize Robert dazu veranlasst worden war, ein Mädchen zu heiraten, von dessen äußerer Erscheinung er ihr selbst gegenüber eher abfällig gesprochen hatte, ein Mädchen obendrein, das schon mit seinem Bruder verlobt war und deretwegen dieser Bruder von seiner Familie verstoßen worden war, all das war mehr, als sie begreifen konnte. Ihrem Herzen erschien die Geschichte köstlich, ihrer Fantasie geradezu komisch. Aber ihrem Verstand, ihrem Begriffsvermögen erschien sie als ein völliges Rätsel. Edward konnte es sich höchstens dadurch erklären, dass Lucy seine Eitelkeit bei ihren zu Anfang vielleicht zufälligen Begegnungen durch ihre Schmeicheleien so bearbeitet hatte, dass alles andere allmählich daraus folgte. Elinor erinnerte sich, wie Robert ihr in der Harley Street seine Ansicht darüber mitgeteilt hatte, was seine eigene Vermittlung, hätte man sich rechtzeitig an ihn gewandt, in Sachen seines Bruders erreicht hätte. Sie erzählte Edward davon. »Das sieht Robert ähnlich«, war seine erste Reaktion. »Und vielleicht«, fügte er sofort hinzu, »wollte er darauf hinaus, als ihre Bekanntschaft begann. Und vielleicht kam es Lucy nur darauf an, seine guten Dienste zu meinen Gunsten einzuspannen. Andere Absichten haben sich daraus dann wohl ergeben.« Wie lange es zwischen ihnen so gegangen war, ahnte er ebenso wenig wie sie, denn in Oxford, wo er seit seiner Abreise aus London freiwillig geblieben war, hatte er außer von ihr selbst keinerlei Möglichkeit, etwas über sie zu erfahren, und bis ganz zuletzt waren ihre Briefe weder weniger regelmäßig noch weniger zärtlich gewesen als sonst. Nicht der leiseste Verdacht hatte ihn deshalb je auf das Kommende vorbereitet, und als Lucy selbst ihn schließlich mit der Nachricht überfallen hatte, war er eine Zeit lang vor Staunen, Erschrecken und Freude über die Befreiung wie betäubt gewesen. Er gab Elinor den Brief zu lesen. »Lieber Sir, in der sicheren Gewissheit, dass ich Ihre Zuneigung längst verloren habe, habe ich mir die Freiheit genommen, meine einem anderen zu schenken, und zweifle nicht, dass ich mit ihm so glücklich werde, wie ich es einst mit Ihnen zu werden hoffte. Ich habe es aber verschmäht, die Hand des einen anzunehmen, solange das Herz einem anderen gehörte. Wünsche Ihnen alles Gute bei Ihrer Wahl, und es soll nicht meine Schuld sein, wenn wir nicht immer so gute Freunde bleiben, wie es sich für unsere nahe Verwandtschaft gehört. Ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich Ihnen nichts übel nehme, und ich bin sicher, dass Sie zu großzügig sind, uns etwas nachzutragen. Ihr Bruder hat meine ganze Zuneigung gewonnen, und da wir nicht ohne einander leben konnten, sind wir gerade vom Traualtar zurückgekehrt und befinden uns nun auf dem Weg nach Dawlish, worauf Ihr Bruder sehr neugierig ist. Fand aber, ich müsste Sie vorher mit diesen Zeilen belästigen und verbleibe mit den besten Wünschen als Ihre Freundin und Schwägerin Lucy Ferris. P.S. Ich habe alle Ihre Briefe verbrannt und schicke Ihr Bild bei der erstbesten Gelegenheit zurück. Bitte mein Gekritzel zu vernichten, aber den Ring mit meiner Haarlocke dürfen Sie gern behalten. Elinor las und gab den Brief ohne Kommentar zurück. »Ich will dich lieber nicht um deine Meinung über ihren Stil bitten«, sagte Edward. »Um nichts in der Welt hätte ich dich früher einen Brief von ihr sehen lassen. Bei einer Schwägerin ist es schlimm genug, aber bei einer Ehefrau. Wie habe ich mich über ihre Briefe geschämt? Und ich darf wohl sagen, dass dies seit dem ersten halben Jahr unserer dummen Affäre der erste Brief ist, den ich je von ihr erhalten habe, in dem der Inhalt die stilistischen Mängel aufwiegt.« »Wie es auch dazu gekommen sein mag«, sagte Elinor nach einer Pause, »Sie sind jedenfalls verheiratet. Und deine Mutter hat sich ihre wohlverdiente Strafe selbst zuzuschreiben. Die finanzielle Unabhängigkeit, die sie Robert aus Entrüstung über dich zugestand, hat ihn in die Lage versetzt, seine eigene Wahl zu treffen, und sie hat nun sage und schreibe den einen Sohn mit 1000 Pfund pro Jahr bestochen, genau die Tat zu begehen, deren bloße Absicht ihr dazu genügte, den anderen zu enterben. Dass Robert Lucy heiratet, kränkt sie vermutlich ebenso sehr, als wenn du sie geheiratet hättest. Es kränkt sie bestimmt mehr, denn Robert war immer ihr Liebling. Es kränkt sie mehr, und genau deshalb wird sie ihm leichter vergeben.« Wie die Dinge derzeit zwischen ihnen lagen, wusste Edward nicht, denn von ihm war kein Versuch unternommen worden, mit irgendeinem Familienmitglied Kontakt aufzunehmen. Er hatte Oxford innerhalb von 24 Stunden nach der Ankunft von Lucys Brief verlassen und bei dem einzigen Ziel, das vor ihm lag, nämlich der nächsten Straße nach Barton, keine Zeit gehabt, irgendwelche Pläne zu machen, wie er sich verhalten solle, die nicht mit dieser Straße in engster Verbindung standen. Er konnte nichts unternehmen, ehe seine gemeinsame Zukunft mit Miss Dashwood nicht geklärt war, und wegen der Geschwindigkeit, mit der er sich um diese Zukunft bemühte, erwartete er offenbar trotz der Eifersucht, die der Gedanke an Oberst Brandon ihm einst verursacht hatte, trotz der Bescheidenheit, mit der er seine eigenen Aussichten beurteilte, und der Höflichkeit, mit der er von Zweifeln sprach, alles in allem keinen sehr unfreundlichen Empfang. Es gehörte sich allerdings zu sagen, dass das der Fall war, und er sagte es auf sehr charmante Weise. Was er über das Thema 12 Monate später womöglich zu sagen hatte, überlassen wir der Fantasie von Ehemännern und Ehefrauen. Dass Lucy mit der Botschaft durch Thomas selbstverständlich beabsichtigt hatte, sie irrezuführen, sich mit einer boshaften Geste ihm gegenüber einen Abgang zu verschaffen, war Elinor völlig klar. Und auch Edward, der sich nun über ihren Charakter keinerlei Illusionen mehr hingab, hatte keine Skrupel mehr, ihr das Äußerste an mutwilliger Niedertracht zuzutrauen. Obwohl ihm über ihre mangelnde Bildung und ihre gelegentliche Engstirnigkeit längst die Augen geöffnet worden waren, schon vor Beginn seiner Bekanntschaft mit Elinor, hatte er beides auf ihre fehlende Erziehung zurückgeführt. Und bis zu ihrem letzten Brief hatte er sie immer für ein gutartiges, gutherziges Mädchen gehalten, das ehrlich an ihm hing. Nur diese Überzeugung hatte ihn daran gehindert, eine Verlobung zu lösen, die für ihn schon lange, schon bevor ihre Entdeckung den Zorn seiner Mutter auf ihn gelenkt hatte, eine ständige Quelle von Unbehagen und Bedauern geworden war. »Ich hielt es für meine Pflicht«, sagte er, »unabhängig von meinen Empfindungen, ihr die Wahl zu lassen, ob sie die Verlobung aufrechterhalten wollte oder nicht, als ich von meiner Mutter verstoßen wurde und allem Anschein nach ohne einen einzigen Freund auf der Welt dastand. Wie sollte ich in einer solchen Lage, wo es anscheinend so gar nichts gab, was die Habgier oder die Eitelkeit irgendeiner Menschenseele hätte wecken können, ahnen, dass etwas anderes als die selbstloseste Liebe zu mir sie bewegte, als sie so ernsthaft, so nachdrücklich darauf bestand, mein Schicksal zu teilen? Und selbst jetzt begreife ich noch immer nicht, in welcher Absicht sie handelte oder welchen Vorteil sie im Auge hatte, an einen Mann gefesselt zu sein, für den sie überhaupt nichts übrig hatte und der nichts auf der Welt besaß als 2000 Pfund. Sie konnte doch nicht ahnen, dass Oberst Brandon mir eine Pfarrstelle geben würde. Nein, aber sie rechnete vielleicht damit, dass sich die Dinge zu deinen Gunsten wenden, dass deine eigene Familie mit der Zeit nachgeben würde. Und auf jeden Fall hat sie nichts dabei verloren, die Verlobung fortzusetzen, denn es hat sich gezeigt, dass die Verbindung weder ihre Interessen noch ihre Taten beeinträchtigte. Die Verbindung mit dir war auf jeden Fall sehr achtbar und stärkte wahrscheinlich ihr Ansehen in den Augen ihrer Freunde. Und wenn keine bessere Partie sich bot, war es immer noch besser, dich zu heiraten, als alleinstehend zu sein. Edward war selbstverständlich auf der Stelle überzeugt, dass nichts natürlicher sein konnte als Lucys Vorgehen und auch nichts leichter durchschaubar als ihre Motive dabei. Elinor schimpfte, heftig, wie Damen immer über Unklugheit schimpfen, die ein Kompliment für sie selbst ist, dass er so viel Zeit bei ihnen in Norland verbracht hatte, wenn er sich doch über seine Untreue im Klaren gewesen sein musste. »Dein Verhalten war selbstverständlich völlig falsch«, sagte sie, »denn dadurch wurden unsere Verwandten, ganz zu schweigen von meiner eigenen Überzeugung, dazu verleitet, sich genau das einzubilden und zu erwarten, was in deiner damaligen Lage niemals sein konnte.« Er konnte sich nur mit der Ahnungslosigkeit seines eigenen Herzens und dem irrtümlichen Vertrauen in die Dauerhaftigkeit seiner Verlobung entschuldigen. »Ich war einfältig genug zu glauben, dass das Zusammensein mit dir keine Gefahr für mich bedeutete, weil ich an eine andere gebunden war, und dass das Bewusstsein meiner Verlobung mein Herz so heil und unversehrt erhalten würde wie meine Ehre. Ich merkte, wie du mir lieb wurdest, aber ich sagte mir, es ist nur Freundschaft. Und ehe ich anfing, Vergleiche zwischen dir und Lucy anzustellen, ahnte ich gar nicht, wie weit es schon mit mir gekommen war. Danach war es vermutlich falsch, so oft nach Sussex zu kommen, und die Argumente, mit denen ich mich über die Unangemessenheit hinwegtröstete, waren nicht überzeugender als »Alle Gefahr liegt nur bei mir. Ich füge niemand anderem als mir Schaden zu.« Elinor lächelte und schüttelte den Kopf. Edward hörte mit Vergnügen, dass Oberst Brandon im Cottage erwartet wurde, da er ihn nicht nur gerne besser kennenlernen wollte, sondern ihm auch an einer Gelegenheit lag, ihn zu überzeugen, dass er seinem Angebot der Pfarrstelle von Delaford nicht mehr ablehnend gegenüberstehe, denn im Moment, sagte er, muss er bei meinem sehr dürftig ausgefallenen Dank den Eindruck haben, ich hätte ihm das Angebot nie verziehen. Jetzt war er selbst erstaunt, dass er nie dorthin gefahren war, aber ihm hatte so wenig an der Sache gelegen, dass er seine gesamte Kenntnis von dem Haus, dem Garten und Land, der Größe der Gemeinde, dem Zustand des Bodens und der Höhe der Abgaben ausschließlich Elinor verdankte, die darüber so viel von Oberst Brandon und zwar mit dem größten Interesse gehört hatte, dass ihr das Thema ganz und gar geläufig war. Danach blieb zwischen ihnen nur eine Frage unentschieden, nur eine Schwierigkeit zu überwinden. Sie hatten sich in wechselseitiger Liebe mit der herzlichsten Zustimmung ihrer wirklichen Freunde gefunden, ihre eingehende, gegenseitige Kenntnis ließ ihr Glück gewiss erscheinen, und es fehlte ihnen nur noch der Lebensunterhalt. Edward besaß 2000 Pfund und Elinor 1000, und darin bestand zusammen mit der Pfarrstelle von Delaford ihr gesamter Besitz, denn Mrs. Dashwood konnte unmöglich etwas beisteuern, und sie waren beide denn doch nicht verliebt genug zu glauben, dass ihnen 350 Pfund pro Jahr alle Annehmlichkeiten des Lebens bieten würden. Edward hatte die Erwartung nicht ganz aufgegeben, dass sich die Einstellung seiner Mutter zu ihm zum Guten wenden würde. Darauf setzte er seine Hoffnung auf zusätzliches Einkommen. Aber Elinor wollte sich darauf nicht verlassen, denn da Edward Miss Morton trotzdem nicht heiraten würde und seine jetzige Wahl nach Mrs. Ferrers schmeichelhaften Worten nur als das kleinere Übel gegenüber der Wahl von Lucy Steele erschien, fürchtete sie, dass Roberts Vergehen keinem anderen Zweck dienen würde, als Fanny reicher zu machen. Ungefähr 4 Tage nach Edwards Ankunft traf Oberst Brandon ein, um Mrs. Dashwoods Glück vollkommen zu machen und ihr zum ersten Mal seit ihrem Umzug nach Barton die Ehre anzutun, mehr Besuch zu haben, als ihr Haus fassen konnte. Edward blieb das Privileg des zuerst Angekommenen, und deshalb ging Oberst Brandon jeden Abend zu seinem alten Quartier im Herrenhaus hinüber, von wo er gewöhnlich morgens so früh zurückkehrte, dass er die Liebenden beim ersten Tête-à-Tête vor dem Frühstück überraschte.